herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Videos Wochensicht, diesmal die Woche 23, 2014. Ja, was ist das? Jetzt stotter ich schon da. Das wird heute eine Quick and Dirty Wochensicht, ja. Weil zeitmäßig weiß alle, was heute los war. Also Katastrophe, ja. Deswegen komprimiere ich mal alles ein bisschen. Und fange gleich mit der ersten Newsmeldung an. Google fördert die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das finde ich eigentlich ganz okay. Das war ja etwas, was sagen wir mal, schon längere Zeit kritisiert wurde, dass eben zwar jetzt Verschlüsselung zwischen den einzelnen Server bei Google stattgefunden hat oder jetzt eingeführt wurde, was ja sowieso schon ziemlich bedenklich ist, dass es nicht sowieso schon relativ lange gemacht wurde. Aber ich sag mal, ich will gar nicht viel jetzt hier Google schimpfen, die haben immer sehr viel für die Verschlüsselung eigentlich getan, ja, im Web. Aber trotzdem gab es eben Kritiken, dass eben bei Gmail zum Beispiel eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung so einfach nicht möglich ist. Es sieht so aus, als ob das bald anders wird, denn es ist ein Chrome-Plugin aufgetaucht, ein offizielles. Das wird auch demnächst wohl in den Chrome Web Store offiziell veröffentlicht werden. Damit ist es möglich, dass eben mit OpenPGP Nachrichten direkt verschlüsselt werden innerhalb von dem Mail-System in Gmail also. Und das ist schon ein Riesenschritt, zumal auch Google da ja sich selbst auch die Werbeeinnahmen eventuell wegnimmt, ja. Denn verschlüsselte Nachrichten können nicht mehr nach Werbestichworten durchsucht werden. Allerdings mag ich auch sehr stark bezweifeln, dass Google viel mit dieser E-Mail-Werbung da gemacht hat. Bisher kann ich mir einfach nicht vorstellen. Offenbar sehen die das genauso. Und sagen wir mal, ordnen dann eben die Sicherheit hier ein bisschen weiter oben ein, was ich ziemlich gut finde, wie gesagt. Ich halte das natürlich im Auge, jetzt drüber mehr zu sprechen. Ich habe den Artikel verlinkt. Das ist ein offizieller Artikel, da kann man sich das mal anschauen. Und jetzt darüber mehr zu sprechen, wird nichts bringen, weil noch ist dieses Plugin im Chrome Web Store nicht erhältlich. Ist aber schon mal sehr vielversprechend, das, was man bisher gesehen hat. Und deswegen ist das alles in die richtige Richtung. Weil wenn Google so etwas macht, ja, und das ist immer ganz, ganz wichtig, wenn Google so etwas macht, uns also die Daten verschlüsseln lässt, ja, die Mails, dann hat es auch Einfluss auf die normalen Benutzer. Ja. Das ist etwas, wo man wirklich vielen oder überhaupt der Open Source bzw. der freie Software Szene und auch den, sagen wir mal, Verschlüsselungsbefürwortern, ja, was man denn vorhalten kann, ist, dass sie eben da nicht genug tun, um das dem normalen Benutzer nahezubringen. Viele haben da sogar die Ansicht, ja, was einfach ist, ist nicht sicher. Nein, das kann man so sicherlich nicht sagen, ja, und es wird auch nie sicherer dadurch, wenn die Leute das nicht benutzen, weil es zu kompliziert ist, ja. Deswegen mit solchen Sachen könnte man vielleicht mehr Leute eben dazu bringen. Es muss natürlich alles noch analysiert werden, wie sicher das dann im Endeffekt ist. Aber es gibt durchaus Methoden, die geeignet sind, dass die Leute quasi schmerzfrei verschlüsseln können. Wie beispielsweise eben ein so unabhängiger, ja, Server, die Schlüsseln, nicht Key-Server, ich habe das schon mal gesagt, ja, die Schlüssel eben speichern und dass dann eben geschaut wird, hat derjenige mit dieser E-Mail-Adresse einen Schlüssel oder nicht. Wenn ja, wird verschlüsselt, wenn nein, wird nicht verschlüsselt. Das heißt, die Leute könnten theoretisch eine Mail schreiben und das Mail-Programm würde dann automatisch erkennen, ja, der Nutzer hat eine ein Key und wird dann mit diesem Public Key verschlüsseln, ohne dass der Benutzer auch nur einen einzigen Finger krumm macht. Alles normal, automatisch im Hintergrund. Ja. Da müssten die Mail-Programme, beziehungsweise die Programmierer der Mail-Programme müssten sich halt mal zusammenreißen und das implementieren Und natürlich müsste auch dann so ein Server quasi geben, wobei da ist ja der Unterschied zu einem Key-Server nicht mehr so groß. Aber warten wir mal ab, wie das Google jetzt macht. Wenn, ich bin sicher, die gehen so einen Weg und dann werden sich auch andere Mail-Programme und Webmailer da anschließen und vielleicht hat da Google jetzt den ersten Schwung mal gegeben in diese Richtung, ja, E-Mail einfach schreiben und ja, dann verschlüsseln, wenn möglich, ohne dass man was macht. Es ist machbar. Die Entwickler müssen nur wollen. Ja, die dürfen müssen einfach nur aufhören zu sagen, ach, die Normalos, die brauchen eh keine Verschlüsselung, fertig. So geht es nicht. Jeder braucht Verschlüsselung. Reset the Net-Aktion, ja, findet hauptsächlich oder hat hauptsächlich in den sozialen Netzwerken Anklang gefunden. Es war ja jetzt am 5. Juni der Reset the Net-Tag. Ja. Und da haben erstaunlich viele Leute mitgemacht. Offline-Veranstaltungen, muss ich sagen, gab es aber leider nicht so viele. Zumindest nicht so viele, die eben auch bekannt waren. Obwohl ich danach geschaut habe, wurde keine einzige Veranstaltung hier angeboten. Offline, ja, aber online natürlich. Da hatte ich natürlich auch was mitgemacht, ganz klar. Dennoch muss man sagen, dass diese Aktion hauptsächlich eben in den sozialen Netzwerken ablief. Auf Twitter war viel los, auf Google Plus war viel los zu dem Thema. Ja, in der Mainstream-Presse war natürlich, das habe ich auch gar nicht anders erwartet, von dem Reset the Net-Tag kaum was zu lesen, vielleicht mal auf der einen oder anderen Webseite. Und das finde ich sehr, sehr schade. Auch hier muss man ganz klar sagen, wir brauchen eben auch ein paar Größen, die da die Trommel rühren. Das Argument von wegen, ja, wenn du nichts machst, dann passiert auch nichts, ist eben falsch. Das kann man ganz einfach merken, wenn man das wirklich mal probiert und eben selbst nicht so viel Einfluss hat, dann bewirkt man einfach gar nichts. Ja, muss man ganz klar sagen, das bewirkt man gar nichts. Ja, müssen einfach ein paar große Fürsprecher da mal rangehen und das sind eben die Leute, die auch da ja, größeren Einfluss haben. Die müssen da mitmachen. Die kann man vielleicht mal ein bisschen anstacheln. Die kann man vielleicht nerven als normale Person. Ja. Als normale Person eine Demo zum Beispiel organisieren, das hatte ich schon mal gesagt, das ist hirnrissig. Sorry, dass ich das so sagen muss, das ist ohne dass man selbst Erfahrung hat damit, mit sowas, ja, kann nicht einfach jemand hingehen, kann eine Demo schmeißen, die muss genehmigt werden, da müssen ein Haufen Formulare ausgefüllt werden, ja, dann muss ja das auch publik gemacht werden. Die müssen wiederum die richtigen Leute kennen, dass es das überhaupt so publik gemacht wird, dass das Notiz nimmt. Da nützt nichts, wenn man irgendwo im Internet in seinem Blog was reinschreibt, ja. Und wer in Facebook was reinschreiben kann, der hat sowieso mit Privatsphäre nichts mehr im Hut, sag ich mal. Sorry, ja. Aber ich würde sogar dann über einen Bekannten vielleicht sogar einen Aufruf über Facebook reinsetzen lassen. Nur da, auch das wird nichts bringen. Ja. Das kann ich euch sagen aus 20 Jahren Interneterfahrung. Es ja. Bringt gar nichts. Ja. Naja. Gut. Was Kurioses noch, vielleicht wo auch die Richtung mal ein bisschen aufzeigt und auch die Wichtigkeit von den neuen Medien, ja, das war sehr, sehr interessant. Ja, man sagt, viele sagen ja, ach, was interessiert mich das Internet? Das echte Leben, Real Life ist wichtig, ja. Das Internet ist nur für ein paar Idioten, ja. Das habe ich schon so oft gehört und auch in Kommentaren gelesen. Das ist unglaublich. Die Leute wissen nicht, dass oder verstehen nicht, dass die Entscheidung schon lange über die Gesellschaft schon lange im Internet mitgetroffen werden, zu einem großen Teil. Und dass es in Zukunft noch massiver werden wird. Bald, es ist heutzutage schon so, aber bald wird es noch deutlicher sein, dass die Offline-Meinung ja, weniger zählt als die Online-Meinung. Ja. Sprich, wenn man heutzutage sich auf den Platz stellt und schreit da was in die Lande, ja, das war vielleicht früher mal interessant, ja. Heutzutage wird man als Idiot abgetan. Das ist zwar nicht ganz richtig, aber so ist es nun mal. Ja. heutzutage muss eben sowas übers Internet organisiert werden. Und tja, Leute, seid mal realistisch. Ganze Regime wurden hier schon zu Fall gebracht dadurch. Ja, durch das Internet und die neuen Medien. Ja. Sag nur arabischer Frühling und so. Ne? Tja, so ist das. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man die Meinungsfreiheit und das Selbstbestimmungsrecht im Internet verteidigt. Ja? Weil es bald das Einzige ist, was noch eine Rolle spielt. Dem tragen jetzt aber auch offenbar die ersten Politiker Rechnung, ja, mit diesen ganzen neuen Medien. Es wird tatsächlich, oder es wurde jetzt tatsächlich ein US, wie sagt man, jetzt fängt man den Namen an, Konsul, ja, glaube ich heißt das, ja, Botschafter, Entschuldigung, Botschafter, ja, ein US-Botschafter wurde eingeschworen, ja, die müssen ja ein Eid schwören, ja, und da wird ja normalerweise ein Buch genommen, meistens ist es entweder die Verfassung oder die Bibel. Ja, und diese Eid wurde jetzt über einen Kindle abgelegt. So sieht das aus, ja. Also jetzt wurde auf ein Kindle geschworen. Natürlich war auf dem Kindle dann gerade, ich glaube, die Verfassung, ja, die Verfassung der Vereinigten Staaten waren da drauf zu sehen. Und da hat dann eben die Botschafterin hier die Hand drauf gehalten und hat geschworen auf eben die Verfassung, die eben hier in Form von einem elektronischen Gerät vorliegt. Nichts mehr Buch. Ja? Tja. Und eine größere Symbolkraft als das kann eigentlich für ja, den Untergang des gedruckten Buches, jedenfalls im normalen Mainstream, ja, nicht mehr gemacht werden, nicht mehr gezeigt werden. Geht gar nicht bestimmt. Es war übrigens auch nicht das erste Mal, dass überhaupt jemand darauf hier elektronisch geschworen hat. Es wurde auch schon auf eine elektronische Bibel geschworen bei Feuerwehrleuten. Ja? Und die haben darauf dann eben hier die Hand gehalten, ja, und haben auf diesem E-Book-Reader dann eben da geschworen. Ja. Übrigens, es ist nur ein symbolisches Ding. Rechtlich hat es keinen Charakter. Die können also auch einfach so schwören, ohne dass sie irgendwo die Hand draufhalten. Aber ja, symbolträchtig. Und in dem Fall ist es dann eben auch symbolträchtig, finde ich, wenn hier auf elektronischen Geräten die Hand aufgelegt wird. bei Twitter geht's offenbar rund momentan, wenn wir gerade von Social Networks sprechen. Ich habe das Gefühl, die räumen gerade mit den Spammern auf, weil leider werde ich von vielen ja, zwielichtigen Gestalten und Spammern gefollowed. Ja. Das ist ja nicht immer so optimal. Könnte einem zwar egal sein im Prinzip, aber dennoch kriegt man ein ungutes Gefühl dabei, ja, wenn so ein Haufen Bots oder Spammer da eben einem folgen, ja, auch wenn man selbst nicht zurückfolgt, klar. Nur diese Zahl, die habe ich jetzt gesehen, die geht momentan schnell zurück. Also es ist das erste Mal seit langem, bei dem ich oder seitdem ich wieder auf Twitter einen kleinen, ja, sagen wir mal, Abfall der Followerzahl sehe. Und das kann ich durchaus festmachen auf Accounts, die eben zweifelhaft sind. Und eben Spam-Aktivitäten haben. Und da stellt sich natürlich die Frage, ja, räumt Twitter gerade auf hier bei den Spammern? Also Twitter selbst hat da jetzt noch nichts groß dazu gesagt. Ja. Also es ist wohl etwas, was so im Hintergrund läuft. Naja, also ich würde es im Prinzip würde ich es begrüßen, ja, dann geht eben die Followerzahl generell bei den Leuten etwas zurück, zumindest bei den Leuten, die eben leider viel Spammer als Follower haben. Ja. ich konnte jetzt wirklich nichts dafür, aber so ein bisschen Schadenfreude habe ich dann natürlich doch, wenn ich daran denke, wie oder wenn Leute sich hier diese Follower kaufen, über eBay. Und ich bin fest davon überzeugt, dass gerade solche dann mit weniger Followern zu kämpfen haben. Ne? Der Europäische Gerichtshof, der hat entschieden, dass Anschauen im Netz nicht strafbar ist. Es ist selten, aber manchmal gibt es doch noch gute Urteile. Ja, und zwar wurde jetzt eben festgestellt, dass allerdings nach vielen Jahren, das ist unglaublich, dass also das Anschauen von Sachen im Internet, ja, Texte, Videos und so weiter und auch das Hören von Musik kann da mit darunter fallen, generell nicht strafbar ist. Ja, also das heißt, die Benutzer, die sich im Netz bewegen und nichts herunterladen, sondern es nur im Browser benutzen, darum ging es nämlich, die können sicher sein, dass sie sich da nicht strafbar machen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ja. Ich weiß, so klar werden viele jetzt das nicht sehen, beziehungsweise sagen, ja, vor allem nicht von der Content-Industrie, aber ich interpretiere dieses Urteil genauso. Ja. Es ging nämlich eben darum, um Streaming und wie eben zum Beispiel das sogenannte Caching auf dem Computer gehandhabt wird und somit wurde das also jetzt geregelt und ganz klar festgelegt, dass es eben kein Copyright-Verstoß geben kann, wenn man diese Sachen im Internet anschaut. Ja. Allerdings gibt es da auch eine Einschränkung von der Aussage her, wo man natürlich sagen muss, wenn man weiß, dass richtig weiß, dass eine Quelle illegal ist, dann ist es weiterhin natürlich fraglich. Ja. Das muss einem aber auch erstmal bewiesen werden, dass man das gewusst hat. Ja, so sieht's aus. Gut, also das ist mal ein erfreuliches Urteil für die Benutzer im Internet. So müssen also die Leute, die im normalen Internet surfen, keine Angst haben, dass sie sich aus Zufall was Falsches gerade angeguckt haben und schon steht der Onkel Polizist hier vor der Tür. Ja. Und man hat keine Ahnung, was los war. Nintendo schließt den Hauptsitz in Großostheim, ein wichtiger Sitz in Europa, macht dicht. Ja. Und damit bestätigt sich leider das, was ich schon befürchtet habe. 130 Jobs fallen offenbar dem Umbruch in der Mobile Gaming ja, Branche, sage ich mal, ja, zum Opfer im Moment. Nintendo hat ja schwer zu kämpfen, seit Smartphones und Tablets immer weiter ankommen. Jetzt dann auch noch die beiden letzten, die noch die Position verteidigt haben, PlayStation 4 und Xbox One. Auch ein großer Fehler war, dass die Wii U so früh schon herauskam. Jetzt die Wii U als ja, nicht anerkannt als Next-Gen-Konsole. Noch nicht mal bei South Park wird sich drüber gestritten, wer jetzt die bessere Box hat. Ja, gerade letztens das gesehen, ich habe so gelacht. Ja. Ziemlich neue Folge. Und da ging es eigentlich nur um Xbox One und um PlayStation 4. Und das ist mal bezeichnend. Ja, es wird überhaupt nichts erwähnt von Nintendo Wii und so ist es leider halt auch. Aber noch schlimmer ist, dass dann eben die mobilen Geräte, wie eben zum Beispiel der Nintendo DS, ja, und so weiter, dass die eben immer mehr abfallen, weil eben Tablets und Smartphones hier schon ja, eigentlich von der Qualität her deutlich über dem ist, was hier angeboten wird. Die Preise fallen auch immer weiter. Ja. Und somit hat eben dann Nintendo Schwierigkeiten. Und wenn man dann noch sieht, dass die Spiele hier 20, 30 Euro kosten, ja, vielleicht 10 Euro, wenn man es downloadet, und bei Android und auch bei iOS kriegt man die Spiele fast hinterhergeschmissen für ein paar Euro, ja, manchmal sogar kostenlos. Also ich meine, Selbst kostenlos kann man heute Spiele herunterladen, da kann man monatelang spielen, ohne auch nur einen Cent für Games auszugeben. Das ist schon ziemlich hart für so eine Firma, die eben ihren gesamten Umsatz darauf gegründet hat. Was das jetzt in Zukunft gibt, kann ich noch nicht sagen. Erstmal 130 Jobs werden entlassen. Groß Ostheim bei Frankfurt. Beziehungsweise, Entschuldigung, Groß Ostheim wird also dicht gemacht. Ja. Und damit ist ein wichtiger Punkt von Nintendo Europa eben weg. Wow, ne? Bitter. 13. Juni gibt es ein neues Widerrufsrecht im Onlinehandel. Aufgemerkt, ja, es gibt ein paar Änderungen. Ab sofort müssen die Händler nicht mehr diese Rücksendekosten beispielsweise komplett tragen, ja. Und das ist natürlich auch wieder ein schwieriger Punkt, ja. Es gibt eine Verbesserung für die Kunden, also der Anbieter muss mindestens eine gängige kostenlose Zahlungsmöglichkeit anbieten, ja. Aber wie gesagt, die Rücksendekosten, das kann auf den Kunden abgewälzt werden und das ist unter Umständen kaum noch tragbar. Also man sollte da genau gucken, dass man eben, dass in den AGB keine Rücksendekosten genannt werden oder dass die ausgeschlossen werden. Denn ansonsten kann es sein, dass man vielleicht, je nachdem, was es ist, auch mal 20 Euro fürs Paket zahlen muss. Das ist nicht abwegig, nicht abwegig, absolut nicht abwegig. Und das wäre dann schon ziemlich haarig. Ja. Die bisherige 40-Euro-Grenze entfällt. Da muss man also aufpassen. Das hat für mich natürlich ganz klar die Konsequenz, dass ich nur noch von Händlern kaufe, die auch die Rücksendekosten in ihren AGB übernehmen. Ja, ganz klar. Es gibt auch noch was mit der Widerrufserklärung, also die muss jetzt auch eindeutig sein. Das heißt, bisher durfte man die Sachen einfach ohne weiteres, ohne Angabe von Gründen, einfach so zum Beispiel zurückschicken oder die Annahme verweigern und damit war das Widerrufsrecht erfüllt. Das ist jetzt nicht mehr so. Man muss also jetzt wirklich per Mail, Fax oder eben per Brief und nicht am Telefon das widerrufen den Kauf. Ja. Es reicht allerdings auch, wenn man zum Beispiel ein Widerrufsschreiben der Sendung beilegt oder eben ein Formular dazu ausfüllt. Aber einfach so geht es jetzt auch nicht mehr. Also es wird schon um einiges schwieriger für den Kunden. Das kann man so sagen. Ja. Gut, was haben wir noch? Oliver Stone will noch in diesem Jahr mit den Dreharbeiten zu einem Film über Edward Snowden anfangen. Jawohl. The Snowden Files soll dabei verfilmt werden. Das Buch, ja, von Luke Hardings. Das ist ja ganz schön schnell geworden. Und klar, Oliver Stone ist natürlich dafür sicherlich gut geeignet, ne? Aber ich bin auch mal gespannt, ob da der Produktion nicht doch noch ein paar Steine in den Weg geworfen werden. Vor allem welcher Grundton diese Verfilmung hat. Geht er in Richtung Edward Snowden ist ein Verräter oder geht er in Richtung Edward Snowden ist ein Held? Ja, also mit neutral wird man sicherlich keinen befriedigen bei dem Film. Also das muss man auch noch sehen. Von daher kann es gut sein, dass der Edward Snowden-Film einfach nur ein Flop wird. Oder es wird ein Riesenerfolg. Mal sehen. Aber interessant ist es auf jeden Fall, dass sich hier Oliver Stone dafür interessiert. Cool. Die EU-Kommission will übrigens keinen neuen Antrag oder keine neuen Richtlinien zur Vorratsdatenspeicherung also unternehmen, ja, denn Es wurde ja vom Europäischen Gerichtshof die bisherige Richtlinie zur Umsetzung von einer Vorratsdatenspeicherung in den einzelnen Mitgliedsländern für nichtig, also das heißt schlichtweg für illegal erklärt. Nun gibt es also keine Regelung mehr von der EU sozusagen, was die einzelnen Länder machen müssen, und das soll auch so bleiben. Die Kommissarin Cecilia Malmström möchte wohl sich hier nicht in die Nesseln erneut setzen und lässt das jetzt also für die Mitgliedsländer komplett offen. Die meisten haben es schon umgesetzt, mehr oder minder eine Vorratsdatenspeicherung in Deutschland noch nicht. Das finde ich auch sehr gut so, denn bisher gab es keine Untersuchung, wie sagt man, keine Studie, ja, die bisher belegt hat, dass es einen wirklichen Mehrwert gibt bei der Verbrechensbekämpfung. Im Gegenteil, es wurde sogar deutlich aufgezeigt, dass es keinen positiven Effekt hat auf die Verbrechensbekämpfung. Und das ist meiner Meinung nach, wenn man da genauer drüber nachdenkt, eigentlich auch logisch. Und deswegen hoffe ich, dass es bei uns auch so bleibt, dass es keine Regelung beziehungsweise keine Vorratsdatenspeicherung gibt, da diese nicht gebraucht wird. Ganz einfach. Ja, genau. Letztes Thema. Die Abrams-Katastrophe. Star Wars 7. Ja, Bilder vom Drehort sind jetzt aufgetaucht, und also ganz kurz zum Umreißen, ja. Dieser J.J. Abrams hat ja schon Star Trek kaputt gemacht, meiner Meinung nach. Also das. Der neue Star Trek-Film, beziehungsweise dann die Fortsetzung von diesem Machwerk, ja, Into Darkness, die sind bei mir keine Star Trek-Filme mehr. Das Star Trek-Universum ist damit kaputt gemacht worden. Und ich befürchte, dass hier auch jetzt das Star Wars-Universum von dem kaputt gemacht wird. Deswegen sehe ich dem Ganzen ziemlich skeptisch gegenüber. Erste Filme von dem Drehort aus Abu Dhabi sind jetzt aufgetaucht, und bin da also schon mal ziemlich, also falls diese Bilder sich als authentisch herausstellen, dann werden schon die schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Und Star Wars 7, das wird ja ein denkwürdiger Tag. Denke ich mal. Um Himmels Willen. Ich weiß, es gibt viele J.J. Abrams-Fans, ja. Ich kann es absolut nicht verstehen. Wie gesagt, also hier der Mann überhaupt keine Ahnung von der Materie hat, was er bei Star Trek auch vollkommen zugegeben hat und auch gesagt hat: Ich bin kein Trekkie, mich interessiert das Ganze nicht, ich will einen Actionfilm machen, und das hat er auch gemacht. Ein Actionfilm, 0815 Popcorn-Kino, fertig, nichts für mich. Star Wars wird dann ruiniert sein, da bin ich davon überzeugt, und ich weiß noch nicht, ob ich mir das überhaupt angucken werde. Ja. Wahrscheinlich wird es so aussehen, ich würde mir es angucken, würde mich wieder aufregen, wie so oft in letzter Zeit. Das letzte Mal war ja der Hobbit, der zweite Teil, hat mich aus den Schuhen gehauen, aber nicht positiv, sondern ich dachte: Was ist denn jetzt los hier? Was ist denn das für ein Dreck? Ja, das hat ja nichts mit Hobbit zu tun. Kommt wieder so eine Quoten-Liebeselfe da rein, ja. Muss ja immer eine Liebesgeschichte reingehauen werden, auch wenn es ein Kinderbuch ist, eigentlich der Hobbit, ne? Und die epische Schlacht darf natürlich auch nicht fehlen. Deswegen wurden wieder Bösewichter aus dem Hut gezaubert, die es niemals gab im Hobbit. Aber okay, gut, lassen wir es sein. Aber die Abrams-Katastrophe, die wird mindestens genauso schlimm. Ich würde sogar noch sagen, viel schlimmer. Also dem Peter Jackson unterstelle ich mal, dass der wenigstens mal das gelesen hat, das Buch, was er verfilmt, Hobbit, ja. Aber Abrams, ich glaube, dem würde ich zutrauen, dass er mal einen Star Wars-Film vorher gesehen hat. Ja, und dementsprechend auch als letztes lustiges Ding, naja, lustig, kann man so oder so sehen, wieder ein Clip aus South Park. Die Jungs haben eigentlich schon alles behandelt. Alles, was es im Leben zu wissen gibt, kann man von South Park lernen, auf jeden Fall. Und deswegen rettet Star Wars. Ja? Ein schöner Clip aus einer Folge von South Park. Alles verlinkt, schaut's euch an, und dann wisst ihr, was ich meine. Ihr wisst ja, Star Wars, also die Star Wars Brand, Lucasfilm wurde ja verkauft an Disney jetzt. Hat was mit der Folge. Gut, Leute, das war's dann wieder für heute von der Rios Wochensicht. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, nur her damit. Ihr könnt mich finden unter Google Plus, Rios Wochensicht, um das Suche eingeben. Schon findet ihr mich. Oder @Rio könnt ihr mir schreiben. Oder einfach eine Mail, rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. Ein GBG-Key findet ihr auf der Seite, dort wo auch die Links und Informationen zu der Sendung stehen. Wochensicht.thenetcast.com und immer dran denken, die Mehrzahl hinten, ja, thenetcasts.com, jetzt hinten schon, landet ihr irgendwo anders. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!